Kundgabe 6147. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.12.1954. Ungewöhnliche Not. Ungewöhnliche Hilfe. Eine ungewöhnliche Not erfordert ungewöhnliche Hilfe. Darum wird in der letzten Zeit noch vieles geschehen, was sonderbar anmutet und was als geistiges Wirken erkannt werden wird von denen, die um die Nähe des Endes wissen und die darum auch aller Zeichen achten, die ihnen das Ende ankünden. Die Menschen werden noch vieles erleben, was sie sich wissenschaftlich nicht erklären können, jedoch die Erklärung sofort finden, wenn sie alles betrachten im Sinne der geistigen Entwicklung, wenn sie sowohl den geistigen Tiefstand der Menschen als auch das nahe bevorstehende Ende bedenken. Dann wird es ihnen erklärlich, dass die Liebe Gottes noch alles versucht, um die Menschen zu wecken, um sie stutzig zu machen, auf dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Erfolg wird zwar auch nur bei wenigen zu verzeichnen sein, doch jede einzelne Seele hat Gott lieb und er lässt nichts unversucht, um sie noch für sich zu gewinnen. Doch ob Gott auch offensichtlich wirket, ob er sich auch in Erinnerung zu bringen sucht durch ungewöhnliche Erscheinungen, die Menschen sind schwer zu beeindrucken, weil sie für alles Erklärung haben, wenngleich auch diese weit von der Wahrheit abweichen. Und was sie heute noch bewegt, hat morgen schon allen Reiz, alles Interesse verloren. Die Menschenherzen sind abgestumpft und nur irdischer Vorteil oder Fehlschläge können sie noch anregen zum Denken und Handeln. Alles Geistige aber ist für sie Phantasterei, eines denkenden Verstandesmenschen unwürdig. Und so könnten sich völlig naturwidrige Dinge abspielen im Universum. Es könnten die sichtlichsten Zeichen von oben ihnen gegeben werden. Sie würden alles nur zur Kenntnis nehmen, darüber lächeln oder irdisch natürlich zu erklären versuchen, aber sonst wenig sich davon beeindrucken lassen. Und auch diese Rettungsversuche werden vergeblich sein, die Erfolge sehr gering. Und dennoch wird noch alles getan, und wenn es nur einer Seele dadurch möglich wäre, dem ewigen Verderben zu entfliehen und vor dem Ende noch zu Gott zurückzufinden. Amen.